Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Viertes Buch. Vom Sakrament des Altars. Vorwort. Fromme Ermahnung zur Heiligen Kommunion. Einladung Christi zum Heiligen Opfermahl. Stimme Christi. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken, spricht der Herr. Matthäus 11,28. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Johannes 6,51. Nehmt und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tuet dies zu meinem Andenken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Johannes 6,63.